Am 17. August gab der Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt ab. Das landesverräterische Pakgun-Regime Südkoreas lädt unter dem Deckmantel der Beratung über die Förderung des militärischen Austausches und der Freundschaft ab dem letzten Jahr öfters die japanischen Reaktionäre, darunter den Verteidigungsminister und die Oberhäupter der Selbstwehr Japans in Südkorea ein und führt mit ihnen unreine heimliche Verhandlungen. Und bei mehreren Gelegenheiten, einschließlich der Asien-Sicherheitskonferenz 2016 im Juni, einigte sich Südkorea mit Japan heimlich darauf, ihren Austausch und ihre Zusammenarbeit im Militärwesen, wie Abschluss des Abkommens für den Schutz der Militärinformationen, den Ausbau der Direkttelefonleitungen zwischen den Verteidigungsbehörden, die Besichtigung der Militärübungen und den gegenseitigen Besuch von Flugzeugen und Kriegsschiffen im großen Umfang zu erweitern. Dementsprechend lässt das südkoreanische Regime die Kriegsschiffe der japanischen Selbstwehr mit der alten japanischen Militärfahne, die als Symbol des japanischen Militarismus und Fahne der Kriegsverbrecher verurteilt wird, am hellen Tage in die südkoreanischen Häfen einlaufen. Und unter dem Vorwand der Maßnahme gegen die Bedrohung durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen führt Südkorea ohne Zögern mit Japan gemeinsame Militärübungen durch. Außerdem offenbart es die Absicht dazu, das Einlaufen der Übungskriegsflotte der südkoreanischen Marine in die japanischen Häfen wieder aufzunehmen, was durch die harten Kritiken im In- und Ausland in den letzten 5 Jahren suspendiert worden war und aus Anlass der THAAD-Stationierung in Südkorea an Japan die Informationen über die Raketen Nordkoreas zu liefern. Die militärische Verschwörung des südkoreanischen Bakun-Regimes mit Japan ist eine unverzeihliche kriegerische landesverräterische Tat und ein extremes antinationales Verbrechen, das es zum Ziel hat, den Japanern, die den Koreanern das größte Unglück zugefügt hatten, den Weg zur erneuten Invasion gegen die koreanische Halbinsel freizumachen und Korea wiederum in die Kriegskatastrophe zu treiben. Alle Landsleute sollen sich zum gesamtnationalen Kampf dafür erheben, das Pakgun-Regime Herd allen Übels der Nation baldig zu beseitigen, die Umtriebe der japanischen Reaktionäre zur erneuten Invasion zu vereiteln und den Frieden und die Sicherheit der Koreanischen Halbinsel zu verteidigen. Die pro-japanische, kriecherische und landesverräterische Tat des südkoreanischen Pakgun-Regimes, das sich wie besessen, wie die Konfrontation mit den Landsleuten einsetzt, wird sicher von der Nation hart verurteilt.